Lass mich immer sein bei dir, mein Erlöser und mein Gott. Ich will stets treu dienen dir, jeden Tag an jedem Ort. Ohne dich bin ich bedrückt, ohne dich hab ich kein Glück. Deine Gegenwart in mir ist wie ewiges Licht. Ohne dich bin ich bedrückt, ohne dich hab ich kein Glück. Deine Gegenwart in mir ist wie ewiges Licht. Ich litt unter Sündenschuld, hatte gänzlich mich verirrt. Doch in deiner großen Huld kamst du zu mir, Jesus Christ. Hast durch Liebe mich befreit, neues Leben mir erteilt, Frieden in mein Herz gebracht und mich froh gemacht. Hast durch Liebe mich befreit, neues Leben mir erteilt, Frieden in mein Herz gebracht und mich froh gemacht. Ich kann nicht vergessen, wie du für mich gelitten hast. Hast dein Leben nicht geschont, trugst für mich die Sündenlast. Nur in dir möchte ich heut sein, dir nur dienen ganz allein. Nur bei dir bin sicher ich, du mein ewiges Heil. Nur in dir möchte ich heut sein, dir nur dienen ganz allein. Nur bei dir bin sicher ich, du mein ewiges Heil.